Kapitel 69. Unsere Verantwortung gegenüber den Armen. Ich werde nicht viel über unsere Verantwortung den Armen gegenüber sagen. Ich möchte lieber das Wort Gottes zu deinem Herzen sprechen lassen. Die Bibel sagt deutlich, dass wir den Armen in unserer Mitte nicht ignorieren können. Mir ist klar, dass wir nicht für all das Böse und all die Armut in dieser Welt verantwortlich sind. Und mir ist auch bewusst, dass wir nicht die Armutsprobleme der ganzen Welt lösen können. Aber ich höre immer wieder, wie Menschen dies als Ausrede benutzen, um ihren von Gott empfangenen Segen nicht mit den Armen teilen zu müssen. Wir sollten nicht so denken. Wenn wir die Menschen wirklich lieben, beinhaltet Lieben dann nicht auch die Verpflichtung, sich um die Armen zu kümmern? Lehrt uns die Bibel nicht, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst? Wir können uns von der weltweiten Armut leicht erdrückt fühlen und den Eindruck haben, dass unser kleiner Beitrag doch gar keinen Unterschied ausmacht. Aber für die Person, die ihn empfängt, macht er sehr wohl einen Unterschied aus, und genauso auch für den Herrn. Eines Tages befanden sich meine Frau und ich auf dem Rückflug von Brasilien in die USA. Wir waren die ganze Nacht hindurch geflogen und sehr müde. Vom Flughafen aus machten wir uns mit dem Auto auf den 160 Kilometer langen Heimweg und hielten zum Frühstück in einem Restaurant an. Die Restaurants in den USA funktionieren ganz anders als in allen anderen Ländern. In dem Bundesstaat, wo wir lebten, verdienten die Kellner nur 2 Dollar pro Stunde, was ihnen durch die Steuer wieder abgenommen wurde. Das einzige Geld, was sie wirklich verdienten und mit nach Hause nahmen, waren die Trinkgelder, die sie von den Gästen bekamen. Als die Kellnerin uns das einfache Frühstück servierte, hatte meine Frau einen Eindruck, den sie an mich weitergab. Sie spürte, die Kellnerin sei eine alleinerziehende Mutter und am Kämpfen, irgendwie über die Runden zu kommen. Für mich war es ein Reden des Heiligen Geistes. Als die Kellnerin uns die Rechnung über 11 Dollar brachte, fragte ich sie, wie viel Trinkgeld sie gerne hätte. Damals betrug ein angemessenes Trinkgeld ungefähr 18 bis 20%, was bei unserer Rechnung ca. 2 Dollar ausgemacht hätte. Sie schaute mich etwas überrascht an und dachte, die Frage sei ein Scherz. So antwortete sie auch scherzend, ach, vielleicht so 100 oder 200 Dollar, als sie mit dem Kreditkartenbeleg, auf dem ich das Trinkgeld hinzufügen musste, zurückkam, addierte ich 100 Dollar Trinkgeld und schrieb eine kleine Notiz, damit möchte ich Ihnen zeigen, wie sehr Jesus sie liebt, nachdem sie gesehen hatte, was wir gemacht hatten, sagte sie, das können Sie doch nicht machen. Ich habe doch nur Spaß gemacht, ich erwiderte, ich sei der Kunde und sie die Kellnerin und ich könne machen, was ich wollte. Sie ging weinend weg, offensichtlich total überwältigt, und zeigte dem Geschäftsführer, was passiert war. Der Geschäftsführer ging mit dem Papierbeleg in die Küche und zeigte es offenbar dem Küchenteam. Kurz darauf ging die Küchentür auf und 4 bis 5 Leute kamen raus und schauten in unsere Richtung. Wir standen auf und gingen. Es fühlte sich gut an, dass wir dieser Frau helfen und sie segnen konnten.